Sag mich, kannst du sehen, dass ich im Kopf woanders bin? Wenn ich's nicht will, bin ich doch nicht hier. Bin irgendwo anders, nur nicht hier bei dir. Du bist nicht das für mich, was ich für dich bin. Glaub mir, könnte ich das ändern, dann würde ich es auch tun. Doch nichts ist von Dauer. Wo sagt mir er denn ist? Warum bin ich denn alles und warum bist du mir nichts? Es liegt gar nicht an dir. Überhaupt nicht so, dass du in mir siehst. Du siehst einfach nicht, warum bin ich?